Unter Polizeischutz. Vor allem unter unserem Schutz. Der Diener. Ah ja. Hallo? Was ist los? Mein Wagen springt nicht an. Können Sie mir helfen? Das habe ich schon getan. Der Wagen ist wieder in Ordnung. Was war denn damit? Ich hatte auf Befehl von Dr. Frankenstein die Verteilerkappe entfernt, damit Sie nicht abfahren können. Ach, so war das? Ich habe genug von all dem hier. Ich will weg. Das wollen wir auch. Aber zunächst möchte ich wissen, wie das eigentlich mit Senor Alvarez war. Dr. Giralda musste ihn einladen, weil Dr. Frankenstein einen besonders großen und starken Körper haben wollte. Ah, ich verstehe. Dann ist Senor Alvarez also gar nicht verunglückt. Natürlich nicht. Sie können wirklich froh sein, dass Senor Alvarez doch noch gekommen ist. Er hatte schon abgesagt. Deshalb war Dr. Frankenstein auch damit einverstanden.